WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Hotel Mama. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die, obwohl schon etwas älter, immer noch bei der Mama wohnen, zu Hause wohnen, sich verwöhnen lassen. Die Mama macht alles, die Mama putzt, die Mama kauft ein, die Mama wäscht und so weiter. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Oder fühlt ihr euch mittlerweile doch schon ein wenig unwohl in eurer Rolle? Und ich möchte sehr gerne mit Müttern bzw. Eltern sprechen. Ja, wie findet ihr das? Sagt ihr, der Sohnemann oder die Tochter, ja, die beiden dürfen gerne noch lange bei uns wohnen und wir machen alles für die? Oder sagt ihr, ab einer gewissen Altersgrenze ist dann auch gut, dann müssen die Jungen raus. Das ist halt normal und da sollte man auch nichts gegen machen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und was ihr uns so zu erzählen haben werdet. Matthias, 42, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Also Matthias, du bist 42, bist du ein Mama-Söhnchen und wohnst bei Hotel Mama? Nein, also ich bin schon ausgezogen mit 17. Bitte? Ich bin mit 17 schon ausgezogen. Ja. Aber es geht um meinen Bruder, der ist 27, der wohnt noch zu Hause. Ja. Und ja, also er hat auch mal irgendwann mal Industriekaufmann gelernt, arbeitet aber nichts und lässt sich aber davon zu Hause noch verwöhnen. Mhm. Ist noch zu Hause, obwohl meine Eltern unterstützen das, obwohl mein Vater jetzt schon Rentner ist. Ja. Und muss jetzt noch einen 400-Euro-Job machen, damit die Rente reicht. Ja. Meine Mutter ist 60, ist aber eigentlich todkrank und ja, kann auch nicht mehr so gut eigentlich alles machen. Und ja, aber wir unterstützen das noch und finden das eigentlich noch gut, dass er zu Hause ist. Da heißt es immer nur unser Kleiner und das ist euer Kleiner, ist jetzt 27 ja. Und ist eigentlich ein erwachsener Mann. Allerdings, und, ja. Und das muss dich ja auch provozieren, da du mit 17 schon rausgegangen bist von zu Hause. Ja, das ist schon so ein bisschen, weil ich bin rausgegangen, habe dann auch meinen Führerschein selber bezahlt, das erste Auto und so. Mhm. Der hat es bezahlt gekriegt und ja, und wie gesagt, wohnt jetzt noch zu Hause. Wird er denn wirklich so eher verhätschelt von den Eltern rundherum? Ja, wie gesagt, das heißt dann immer unser Kleiner. Mhm. Und ja, der spielt so ein bisschen Fußball, der kriegt immer noch seine Tasche gepackt und wird bekocht, geputzt. Also wirklich das ganze klassische Programm, er macht gar nichts, er räumt nicht mal oder putzt nicht mal sein Zimmer. Ja, also so ab und an mal räumt er so ein bisschen mal auf, hilft doch ab und zu mal so mal beim Rasenmähen oder so, aber das ist immer so ein bisschen sporadisch und ja, ansonsten wird er halt bekocht und mhm. Ja. Was macht er den ganzen Tag? Ja, also sitzt er meistens vor dem PC, hat jetzt eine Freundin, dann fährt er mal zu ihr und so und ja. Macht dann auch nicht so viel, ja. Wie groß ist? Ist das ein Haus oder eine Wohnung? Ein Haus. Ein Haus, also da ist Platz, da beengt man sich da nicht so sehr. Nein, also er hat ein eigenes Zimmer und ein Haus und ja. Und er jobbt auch nicht mal so ein bisschen, um etwas Geld zu verdienen nebenher? Ja, also auch so ein 400-Euro-Job. Geht da so zwei bis dreimal die Woche hin. Aber der Vater auch, ne? Hast du gerade ja, gesagt? Ja, der Vater auch und ja, sind die Rente reich, weil. Die haben jetzt auch nicht irgendwie, dass er dann mal Hartz IV beantragt, das soll er dann auch nicht. Dann müssen meine Eltern ihm jetzt noch die Krankenkasse bezahlen von 150 Euro im Monat. Und ja, das machen die dann alles. Und er hat mal so einen Job gehabt. Da hat er dann hieß es dann, nein, der kann nicht sperren, der wird ja gemobbt und der kann nicht mehr schlafen. Und dann sag ich, wie lange war er denn da? Ja, 2 Tage. Mhm. Aber ich habe gerade, die Leitung ist auch ein bisschen schlecht zu dir, deswegen frage ich jetzt vielleicht was du gerade schon gesagt hast. Ich habe das so verstanden, dass er die Ausbildung hat er fertig gemacht. Dann hat er noch sechs Monate einen Vertrag gehabt, dann ist die so Zeitvertrag, dann ist die Firma insolvent und dann konnte der da nicht mehr bleiben. Und seitdem ist er dann da, ich glaube, da war er 20 oder 21, seitdem ist er dann zu Hause. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich ist es ja von Jahr zu Jahr schwieriger, da wieder Fuß zu fassen in dem normalen Leben. Aber die Eltern machen es mit, die Eltern scheinen es gerne mitzumachen und er lässt sich gerne betüddeln. Ja, also das ist, wie heißt es so schön, den beiderseitigen Einvernehmen. Genau. So, kriegst du dich denn mit deinem Bruder deswegen auch manchmal in die Haare? Ja, also wir verstehen uns ganz gut. Ich habe es ja schon mal gesagt, bei uns in der Firma wurde auch schon hier die letzten 2 Jahre eingestellt. Und da habe ich schon gesagt, gib mir doch mal eine Bewerbung mit. Mhm. Dann hieß es, also wir wohnen so 100 Kilometer auseinander. Und da sagt er, ja, er macht eine fertig, die könnte ich ja mal holen, dann könnte ich hier mal mitnehmen. Mhm. Dann bin ich extra hingefahren am Wochenende. Dann, nee, ich habe die noch nicht fertig, ich schicke die per E-Mail zu. Und wenn, dann sage ich, okay, und dann kommt nichts. Und ich habe den bestimmt schon 10 Mal angesprochen, sage ich, mach doch mal, schick doch mal. Aber dann musst du da in die Wut kommen an deiner Stelle. Ja, ich habe dann auch manchmal gesagt, ich habe dann auch schon mit meinen Eltern diskutiert. Ich habe gesagt, das ist wirklich jetzt mal... Dann habe ich gesagt, das ist eine, auf Deutsch gesagt, eine faule Sau, ja, mhm. Was er das nicht macht. Und gibt es denn einen Streit zwischen dir und deinen Eltern? Auch, ja. Ja. Aber dennoch verstehst du dich mit deinem Bruder gut? Ja, also mit ihm verstehe ich mich gut, ja, weil ich habe auch gesagt, ich eigentlich haben das meine Eltern da irgendwie auch verbockt, ja, das ging schon früher mal so. Unser Kleiner, ja, das war, wie gesagt, der Nachzügler und dann... Na gut, er ist 27. Wenn du ihn richtig hart angehen würdest, dann würde er da wahrscheinlich sich nicht mehr gut mit dir verstehen. Das auch, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja mit ihm schon diskutiert, als bei uns in der Firma Leute eingestellt worden sind. Und das ging eigentlich sehr gut, die letzten 2 Jahre da reinzukommen. Mhm. Und dann hieß es, und dann habe ich auch schon mal gesagt, habe ich ihm dann auch schon in den Kopf geworfen, dass das so richtig so faule Sau ist. Mhm. Das macht ihm aber auch nichts aus, weil er auch weiß, naja, lass den mal reden, meine Eltern unterstützen das ja. Bist du auch ein bisschen neidisch auf ihn, weil die Eltern ja letztendlich mehr Geld in ihn reinbuttern, als offensichtlich das bei dir der Fall war? Ja, so ein bisschen geteilt, weil ich sage ein bisschen schon, aber auf der anderen Seite sage ich immer, naja, das, was ich habe, habe ich mir selber erarbeitet. Ein gutes Gefühl ist das. Ja, das ist dann eigentlich, wo ich sage, naja, das, was ich habe, gehört mir, das kommt von mir. Ja. Absolut, ja. Wie stellt er sich denn sein weiteres Leben vor? Was sagt er, wenn du ihn fragst? Also er hat letztes Mal von dieser Rentenkasse, kriegt man ja jedes Jahr seine Vorausrechnung. Ja. Und da standen dann, glaube ich, wir sind ja durch diesen Nebenjob ein bisschen da eingezahlt. Da wird er dann mal 400 Euro Rente kriegen. Und das war so, naja, meine Eltern haben mir dann auch das für mich abgeschlossen, wo sie jeden Monat da so einen kleinen Betrag reinbezahlen. Ich bin ja da gut abgesichert. Ach du Gott, ja. Da ist halt null Ehrgeiz und null Engagement. Ja, also da kommt nichts, ja. Ein fauler Sack im Klartext. Hm. Matthias, das würde mich schon auch sehr provozieren, wenn das mein Bruder wäre, muss ich sagen. Aber was will man machen? Deine Eltern sind erwachsene Leute, wenn die es mitmachen, dann sind die selbst schuld. Ja, also ich habe mit denen auch schon diskutiert, also unser Verhältnis ist auch nicht so gut, weil auch deswegen so ein bisschen. Und die sagen dann, wie gesagt, ja, das ist doch unser Kleiner und überhaupt, ja. Mhm. Und dann sage ich, naja, das ist ein erwachsener Mann, ja, eigentlich. Kannst du den Kleinen nicht mal anrufen und ihn fragen, ob er mit mir hier auch heute Abend noch sprechen will? Könnte ich mal machen, ja. Das fände ich sehr interessant. In der Tat, wenn du ihn nicht störst, ich weiß ja nicht, ob er vielleicht schon schläft, dann müsstest du per Mail dich schnell bei uns melden, damit wir das noch arrangieren könnten. Mich würde es brennend interessieren, mit ihm zu reden. Versuch's mal. Mal gucken, also wenn ich ihn noch erwische. Ja, das wäre natürlich toll. Mhm. Oder wenn es heute nicht klappt, vielleicht am Freitag. Morgen haben wir ja keine Sendung. Mhm. Matthias, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch noch. Ne? Tschüss, danke schön. Ciao. Tschüss. Also, wenn ihr gerade hier durch die Kanäle gezappt sein solltet, im Radio, im Fernsehen, wir haben das Thema Hotel Mama und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die noch, obwohl sie schon älter sind, bei der Mama wohnen und sich versorgen lassen und gerne mit der Mama, auch mit Mamas oder mit Papas. Wie findet ihr das denn, dass der Sohn oder die Tochter irgendwie ja auch ein bisschen faul ist? Denn dahinter steckt ja auch Bequemlichkeit, Trägheit und Faulheit. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Christian. Christian ist 28. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Jürgen. Ich hoffe, ich kann nicht den Vornamen anreden. Ist für dich in Ordnung? Absolut in Ordnung, ja, natürlich. Okay, gut. Vorneweg, also ich möchte auf jeden Fall mal ein dickes Lob aussprechen an dich und dein ganzes Team. Vielen Dank. Vor allem auch an dein Team, die da im Hintergrund immer rumbuseln. Das sieht mir ja gar nicht, aber wirklich ein ganz dickes Lob. Sehr nett von dir, vielen Dank. Vor allem auch, dass ich mal durchgekommen bin, weil ich verfolge deine Sendung aktiv seit knapp einem Jahr. Mhm. Ich kenne deine Sendung jetzt schon seit Ende der 90er, habe es halt nur sporadisch immer wieder mal reingeguckt. Mhm. Ja, ich bin am Moment auch ein bisschen nervös. Ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Ja, das wird sich gleich, vergeht gleich. Christian, zu dem Hotel Mama hast du angerufen. Ja, ich bin eigentlich keiner von denjenigen, die du so direkt angesprochen hast, weil ich habe ein bisschen andere Geschichte. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auch lange bei den Eltern gewohnt. Mhm. Wie lange? Bis letztes Jahr. Also ja. das war bis Ende Mai, also... Ja gut, wenn ich es streng genommen nehme, ich habe bis heute exakt vor einem Jahr bei den Eltern noch geschlafen, ja. Weil ich hatte letztes Jahr am 3. Juni meine Wohnung bekommen. Den Tag werde ich nie vergessen. Ja, das ist ein wichtiges Datum. Ja, ja. Und ich, wie gesagt, heute vor einem Jahr vom 17. auf den 18. Juni 2013, das war die erste Nacht meiner eigenen Wohnung und es war einfach ein Gefühl von einer Freiheit, wo ich wirklich jahrelang sich darauf hingearbeitet habe, wo ich wirklich gehofft habe, dass ich endlich eine eigene Wohnung habe, eine Wohnung, die wirklich auch bezahlbar ist, weil... Mhm. Also ich war gut ein volles Jahr wirklich aktiv auf Wohnungssuche, wo man dann guckt, okay, Nachtarbeit, dass man Termine vereinbart, eine Wohnung. Aber wenn man dann hört, was die Wohnung teilweise die Kaltmiete kostet, dann bin ich wirklich, wenn ich mal sagen muss, auf den Arsch gefallen, habe ich mir gedacht, 50% von deinem Gehalt nur für die Wohnung. Wie kam das denn, Christian, dass du dann doch erst so spät, nämlich mit 27, dann ausgezogen bist? Ja, das war bei mir auch ein wenig unglückliche Lebensgeschichte vielleicht. Es gab auch mal finanzielle Probleme. Ich bin jetzt auch momentan arbeitslos. Das ist schon das dritte Mal in meinem recht jungen Leben, dass ich arbeitslos bin. Was hast du denn gelernt? Ich bin gelernter Bürokaufmann. Ah ja, okay. Mhm. Ja, allerdings im Gegensatz zu meinem Vorredner, was er von seinem Bruder erzählt hat, wie ich arbeitslos war, ich hatte meine Chance gehabt, die hieß dann, okay, wir würden nicht nehmen, vorausgesetzt, du machst bei uns eine Ausbildung. Ich habe nicht lange rumgefackelt, ich habe gesagt, okay, es wird zwar normal, habe ich, aber ich habe gesagt, okay, ich versuche die Ausbildung. Mhm. Das war auch eine anspruchsvolle Ausbildung zum Steuerfachangestellten, aber ich habe gesagt, okay, ich habe eine Chance, die ich versuche. Das hat halt leider nicht geklappt, aber ich war immer jemand, der gemacht hat, der versucht hat. Ich habe Weiterbildung gemacht, weil ich gesagt habe, Stillstand bedeutet Rückgang und ich wollte auch wohin kommen im Leben. Und okay, das war wirklich die eigene Wohnung, wirklich dieser große Schritt, vor allem aus dem Elternhaus rauszukommen. Ja. Das war auch ein Gefühl, unbescheiden. Also, wie hast du, also nochmal meine Frage, warum erst so spät? Ich weiß es nicht, weil jetzt mittlerweile, wenn ich im Nachhinein betrachte, das ist irgendwie nur noch eine Erinnerung, wenn ich wirklich da mal durchrechne, also ich habe wirklich auch lang gespart, habe da geguckt, finde ich eine Wohnung, dann wo ich eine Möglichkeit hatte, wo ich gedacht habe, okay, ich habe einen Job, ich habe eine Option, wo ich mich das erste Mal Wohnungssuche begeben habe, dann bin ich gekündigt worden, das war 2008. Dann war ich fast ein ganzes Jahr arbeitslos, dann hatte ich die Ausbildung gehabt. Also es lag immer so an der Berufssituation, dass du in den Schritt nach außen nicht dich getraut hast. Immer wenn ich nach draußen praktisch wollte, dann kam praktisch irgendwie ein beruflicher Einschnitt, der praktisch gegengesteuert hat, der mich auch psychisch zurückgeworfen hat, wo ich dann scheiße, jetzt hockst du schon wieder auf der Straße, bist schon wieder arbeitslos. Es ist ja auch so, dass viele Eltern oder vor allen Dingen auch Mütter, die Kinder, vorwiegend dann auch wieder die Söhne, gar nicht so gerne gehen lassen. Wie war das bei euch? Also ich sag mal so, meine Mutter hat mich unterstützt. Der hat gesagt, okay, also ich hoffe dich, dass du bald eine Wohnung findest. Aber jetzt auch mal so gesagt, also Christian, fällst du mir 30 hier noch vor uns? Es ist kein Weltuntergang. Ich habe meiner Mutter wirklich mal, ich meine, so bin ich halt, habe ihr gesagt, okay, also habe ich gesagt, Mutti, sei nicht böse, wenn ich mit 30 noch hier wohne, dann springe ich in den Main. Weil ich habe mal gesagt, das ist nicht mein Ziel. Ich habe gesagt, vor meinem 30. will ich endlich ein eigenes Programm. Wie weit wohnst du von den Eltern entfernt? Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt. Wenn du wirst wahrscheinlich gleich lachen. Ich bin eigentlich nur einen Ort weitergezogen, 7 Kilometer. Ein Ort weiter? Nein, das geht ja. Ich dachte, nur ein Haus weiter oder eine Straße weiter. Nee, also ich wollte schon, ich sag mal so, dass wir den Abstand haben, dass die Mutter oder der Vater, dass sie nicht zu Fuß vorbeikommen, sondern dass eine gewisse Distanz ist. Klar, die können im Haus vorbeikommen. Wie regelt ihr das denn? Macht die Mutter dennoch was bei dir? Kommt die zum Putzen? Wäscht die deine Wäsche? Nimmt die dir mit nach Hause? Gar nichts. Du machst den kompletten Haushalt alleine? Alles komplett in der Übergangsphase, weil das war die erste eigene Wohnung, da ist eigentlich dann Geld zusammengekommen. Klar, das haben auch viele gesagt, die erste Wohnung ist die teuerste. Mhm. Ich habe mir über die Jahre auch wirklich viel Geld angespart. Ich habe hier und da vielleicht mal eine Kleinigkeit, habe ich mal gegönnt, aber ich habe immer gespart. Ich habe jetzt auch das Glück von dem, was ich mir angespart habe, ich habe auch noch ein kleines Polster, dass ich mein Auto noch finanzieren kann. Das ist auch mein Glück. Ja. Wie groß ist die Wohnung? 33 Quadratmeter, ein kleiner Balkon. Erstmal als Einstieg. Zimmer. Sehr gut, ja. Ja, Also für mich als Single, das ist ideal. Ich habe mich zwar nicht so Freizeitwohnung orientiert, aber ich denke, hey. Was war, Christian, was war das, für, als du eingezogen warst, was war so in der ersten Zeit das Allertollste in der eigenen Wohnung? Das Allertollste, das ist einfach dieses Gefühl der Freiheit. Man ist einfach weg, man kann wirklich einfach irgendwie, ich weiß, es war so ein Gefühl, ich habe das Gefühl gehabt, es ist irgendwie so, als dass ich durchatmen kann. Mhm. Tür zu, ist dein Reich, kommt keiner rein, du bestimmst ja, in dem Reich, du bist der Chef da. Das war einfach dieses Gefühl, ich kann machen, was ich will. Das war nicht so, wenn ich mal fortgehe, dass jemand fragt, wo gehst du denn hin? Kannst du mal das noch gleich mitmachen? Mhm. Oder ich meine, was für mich persönlich jetzt viele, die das jetzt hören oder auch sehen, denken sich, wo kommt der her? Aber ich kenne es halt praktisch so, ich bin halt in einem Haus groß geworden. In einem Haus wurde mit Holz geheizt, wir hatten auch einen Ölofen, wenn man duschen wollte. Mhm. Ich kenne also noch, sag mal, relativ einfache Verhältnisse. Mhm. Für mich ist es jetzt halt auch wirklich ein Luxus, dass ich hergehen kann, wenn ich duschen will, ich stelle mich einfach da rein, ich drehe auf, keine zwei Minuten, ich habe warmes Wasser. Ich verstehe. Das heißt, ihr hattet früher zu Hause noch so einen Bollerofen im Badezimmer? Ja, so einen richtigen alten Ölofen. Ja, Ach, ein Ölofen. Aber immerhin ein Ölofen. Ja, es war ein Ölofen, es war so ein 5 oder 6 Liter Tank, wo da drin war. Ja. Da musste man gucken, wenn man sich duschen praktisch wollte, okay, ist noch Öl drin. Wenn Öl drin war, angeheizt praktisch, man muss erstmal so eineinhalb Stunden warten. Ach so, so geht das. Ah, ja, ja. Weißt du, ich kenne, in meinen ersten Wohnungen standen so Kohle-Bolleröfen im Badezimmer. Das heißt, man musste den mit Kohle oder mit Holz erstmal anwerfen und da war so ein Tank, so ein Wassertank drauf. Und dann dauerte das auch bestimmt 2 Stunden, bis das Wasser dann warm war, bis man dann mal baden oder duschen konnte. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, das ist ein Luxus, eine Dusche zu haben. Habe ich damals auch so empfunden, in der Tat. Ja, ich meine, es ist halt auch so, ich meine, es soll jetzt eine Abwertung klingen, aber ich sag mal, ich bin halt so groß geworden, das Haus ist praktisch gut, viele Sachen mittlerweile ist Altbau, das Haus hat mein Opa noch eigenhändig großgezogen, weil ich hatte auch das Privileg, ich bin im Haus groß geworden mit 3 Generationen, also unten die Großeltern, oben die Eltern, mein Bruder und ich. Wie war das denn in der Zeit, als du bei deinen Eltern wohntest, heikles Thema bisweilen, wenn Damenbesuch angesagt war bei dir? Damenbesuch bei den Eltern war bei mir eigentlich nicht vorhanden, weil wenn, dann bin ich immer weggegangen, weil ich mal gedacht habe, es war auch von der Wohnung, ich hatte nur ein eigenes Zimmer, also, wo ich mir gedacht habe, nee. Das Sex im Kinderzimmer und die Eltern liegen nebenan, ist auch ein bisschen komisch, oder? Das war nicht mal, da habe ich gesagt, nee, da gehe ich dann immer zu ihr, oder man geht raus. Ja. Aber nicht daheim. Ja. Das war für mich so ein rotes Tuch, und ich sagte, nee, also gar nicht. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und kann ich gut verstehen. Ja. Jetzt lässt du es richtig krachen wahrscheinlich in deiner Wohnung, davon gehe ich mal aus. Richtig krachen nicht, weil ich muss sagen, momentan bin ich halt leider arbeitslos, aber es ist auf jeden Fall eine andere Art von Leben. Ich genieße das Leben auf jeden Fall auf eine ganz andere Art. Ich kenne viele sagen ganz anders dran. Ja. Höre ich den Rat daraus an andere, die noch ein bisschen jünger sind, dass du denen sagst, geht auch relativ früh raus, es ist gut, es ist cool? Mein Aufruf an die Leute, die mal zuhören, an die Leute, die daheim noch wohnen, Leute, belügt euch nicht selber, aber wenn ihr euch mal ganz ehrlich in euch reinhört, Heimsuchung bei den Eltern, wenn man schon mehrere Jahre daheim wohnt. Ich meine, ihr redet euch ein glückliches Sein, aber wenn man ganz ehrlich seid ihr wirklich glücklich, weil das ist dann ich, man stellt sich so einen Trott ein und man ist selber nicht mehr glücklich, wenn man ganz ehrlich ist. Hast du denn, Christian, die Alltäglichkeiten des Haushaltes, wie man putzt, wie man kocht und wie man einkauft und so Sachen, hast du das gleich gekonnt? Also ich sag mal so, in der Hinsicht hat mich meine Mutter eigentlich doch gut erzogen. Das Einzige, wo ich wirklich mal dargestellt habe, wie ich erstmal die Wäsche gewaschen habe, habe ich gedacht, okay, weil die Waschmaschine, jede Waschmaschine ist deswegen anders, da wo ich mir gedacht habe, wie ist das jetzt bei der, kann ich das da mit reinhauen? Mhm. Aber das war so am Anfang, wo man 2-3 Mal die Mutter angerufen hat. Ja. Das sind alles Kredite zur Sache. Ansonsten einkaufen, putzen, ich muss wirklich sagen. Also ein Naturtalent. Musste meine Mutter mir nie was sagen, denn wie wir kleine Kinder waren. Meine Mutter hat mir nie gesagt, Christian, räum das Zimmer auf. Verstehe. Nie sagen. Mit dem Waschen, das passiert mir heute noch, dass ich irgendwo, wenn ich Weißes wasche, irgendwas Schwarzes mit rein tue und dann ist natürlich großes Drama. Ich glaube, das wird immer wieder passieren. Christian, ich freue mich, dass du eine eigene Wohnung hast und dass es dir gut geht und dass wir beide haben reden können. Ja, freut mich auch, dass ich mit gekommen bin und ich hoffe auf meinen Aufruf, dass es vielleicht doch der eine oder andere zu Herzen nimmt, dass ich da mal Gedanken macht, weil ich verstehe es auch nicht, dass Leute im Hotel Mama wohnen und das wirklich genießen. Na, vielleicht haben wir jetzt gleich, vielleicht kommt ja gleich noch jemand in die Sendung, der bei Hotel Mama oder im Hotel Mama wohnt und das auch nach wie vor genießt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Christian. Ja, und ich danke, wie gesagt, dass es auch so gut geklappt hat mit der Mailanmeldung. Also ich bin wirklich baff, weil ich hatte schon mal zu anderen Themen versucht gehabt. Aber nun hat es geklappt. Gute Band zu rufen, aber ich bin froh, dass ich gekommen bin. Es ist auch ein Zeichen, weil, wie gesagt, ich wohne seit exakt einem Jahr in dieser Wohnung. Da hat man gesagt, das ist ein Ding, alles passt einfach. Da muss ich anrufen. Christian, alles Gute. Ja, tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 zum Hotel Mama. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich ganz gespannt. Jetzt haben wir jemanden, der ist 51 und heißt Werner. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Werner. Oder Jürgen. Wie auch immer. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und deine Sendung ist immer perfekt. Also ich habe sie nicht regelmäßig geguckt, aber ich glaube damals, wo du angefangen hast, auch schon. Ich danke dir. Das ist ja nett, dass du sagst. Ja, das ist auch nett, dass ich durchgekommen bin. Finde ich ehrlich. Weil man hat immer so Schwierigkeiten bei euch. Es kommt nicht jeder durch. Ich weiß das nicht. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich drankomme. So, jetzt die ganz entscheidende Einstiegsfrage. Ja? Werner 51. Wohnt Werner 51 noch bei der Mama? Ja, ehrlich? Ich wohne tatsächlich noch bei meiner Mutter. Du darfst aber nicht vergessen, ich erzähle jetzt mal jetzt ganz genau, ich war schon dreimal ausgezogen, erst zweimal. Und ich glaube, das erste Mal ausgezogen, da war ich 21. Ich weiß es nicht mehr genau. Und wie lange warst du dann immer wieder weg von zu Hause? Ja gut, dann kam ja meine gewisse Knastzeit dazwischen, das habe ich deinem Kollegen ja schon erzählt. Wie lange warst du im Knast? Im Knast war ich, glaube ich, insgesamt, wenn ich jetzt zusammengerechnet habe, so gut 3,5 bis 4 Jahre. Also das höchste war 17 Monate. Die habe ich aber auch ganz abgesessen. Okay, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Kurze Frage, weswegen warst du im Knast? Da war noch Körperverletzung bei. Okay. Also sonst waren das immer nicht so Läppigkeiten. Und jetzt muss ich dazukommen, damit es weitergeht, damit du es genau weißt. Ich habe ja noch ich habe zwei Schwestern. Das habe ich dann, mit der einen verstehe ich mich ja, die war heute hier. Und ich habe aber auch noch eine leibliche Schwester. Also sagt man ja, ich habe eine Stief- und eine leibliche Schwester. Und in der Zeit, wo es Probleme gab, hat die ja hier gewohnt. Das heißt, ich durfte hier gar nicht mehr wohnen. Deswegen war das auch das Problem mit meiner Mutter, dass ich überhaupt keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter wollte. Weil Moment, die hat hier gewohnt. Was heißt die hier? Die hat bei mir zu Hause gewohnt. Bei deiner Mutter? Wo ich jetzt mit dir... Die hat damals hier gewohnt. Okay. Und sogar mit Freund, mit dem sie später verheiratet war. Und da haben die, glaube ich, auch noch hier gewohnt. Und dann sind sie irgendwie weggezogen. Ist ja eigentlich wurscht, das geht ja um dich. Nee, das war mir nicht wurscht. Nee, ich durfte ja hier gar nicht mehr rein. Also ich hatte hier keinen Zutritt mehr. Meine Mutter hat das nicht befohlen, bloß meine Mutter konnte sich nicht durchsetzen. Du wärst im Prinzip wieder gerne da hingezogen, aber du durftest nicht. Ich wäre zu der Zeit, bin ich ganz ehrlich, weil ich hatte ja keine Wohnung oder kriegte schlechte Wohnung, wäre ich natürlich gerne zu meiner Mutter gezogen. So, jetzt war es ein bisschen Kuddelmuddel mit den Zeiten und so weiter. Daher die konkrete Frage, gab es denn auch schon mal einige Jahre, wo du nicht im Knast warst, sondern wo du alleine irgendwo in einer Wohnung gelebt hast? Ja. 7 Jahre lang. 7 Jahre? Von 92 bis 99. Und 99 kam dann Knast oder wieder Mama? Nein, da kam zwischendurch auch noch mal Knast, aber nicht 99. Was sagt denn deine... Wo ich denn da nachher weg war von der Wohnung, das war, weil hatte ich die Kohle auch nicht mehr zu bezahlen. Mein Fehler mit, die Frau war weg. Ich hatte ja damals 3,5 Jahre lang eine Freundin. Die hat nebenan gewohnt, wenn man es so nimmt. Also der Grund... zurückzugehen zu der Mutter war das fehlende Geld. Das Grund war immer keine Wohnung zu kriegen. Das war nicht das fehlende Geld. Das war immer keine Wohnung zu kriegen. Wo soll ich denn hin? Und meine Mutter wohnt ja nun mal hier, wo ich. Du weißt überhaupt gar nicht, wo ich herkomme, ne? Ich weiß nicht, wo du herkommst. Nein, ich telefoniere mich von ziemlich weit. Also ich war noch nie in Köln, aber ich komme aus Ahrensburg bei Hamburg, das ist Schleswig-Holstein. Ja, nur gut. Weil ich höre deine Sendung immer, wo die Leute so weit her telefonieren. Ja, wir haben viele Hamburger im Publikum. Ja, ich habe schon gehört. Ich verfolge das ja öfter. Und jetzt wohne ich ja aus dem Grund bei meiner Mutter, ich würde ja auch gerne wieder ausziehen, da habe ich gar nichts gegen, nur meine Mutter kann hier eben nichts mehr machen. Bei uns sind die Wohnungen zu teuer, kriege ich als Hartz-IV gar nicht, Hartz-IV-Empfänger gar nicht, weil wir haben ja nur auf praktisch, glaube ich, nicht mal gut 2 Zimmer Anspruch, also so und so viel Quadratmeter, und die kosten schon eigentlich 500 Euro und das bezahlt das Amt ja nicht. Okay, wie alt ist deine Mutter? Die ist 86. Die ist 86? Also jetzt 86. Dein Vater lebt ja auch noch? Nein, der ist gestorben. Und? 1980. Der hat noch seinen 70. Geburtstag, 1981. Ah ja, okay. Wie groß ist die Wohnung, in der ihr zusammen wohnt? Ich glaube insgesamt knapp 64 Quadratmeter. Okay, das ist ja okay. Aber ich habe mein eigenes Zimmer, also es sind so, ja? Ich glaube, man sagt so 16 Quadratmeter. Was muss die alte Dame denn alles für dich machen? Die alte Dame? Ach so, was sie für mich machen muss. Ja, ja. Ich sag mal so gewisse Sachen an Essen, dann hängt sie meistens, was sie nicht unbedingt muss, macht sie aber Wäsche auf. Mhm. Und so Sachen, die sie noch machen kann, das muss sie ja nicht, aber sie macht das. Ist also sie Beispiel, körperlich fit? Ich würde mal sagen, halb noch. Halb. Dem Alter entsprechend. Dem Alter entsprechend, ja. Also wenn sie zu viel macht, weil sie hat ja mit der Hüfte, sie hat mit den Ohren, wahrscheinlich muss jetzt das linke Ohr, ich habe das gleiche, habe ich von ihr geerbt, ja. Wahrscheinlich muss das linke Ohr jetzt operiert werden. Okay, wer macht dein Zimmer sauber? Ich. Du. Also sauber mit Staubsauger, alles ich. Mhm. Meine Mutter hat immer so einen Tick, die nimmt sich dann so einen kleinen Besen und fegt das dann ab. Mhm. Das sage ich ihr aber nicht, das macht sie freiwillig. Aber es ist in gewisser Weise schon praktisch für dich, dass sie da ist, weil Kleinigkeiten macht sie. Sie kocht immerhin für dich, was ja auch nicht zu verachten ist. Und mit der kochen. Also kochen tue ich auch selber. Also ich kann Wäsche macht sie zum Beispiel gar nicht, das habe ich deinem Kollegen auch gesagt, weil ich habe sie nicht an die Waschmaschine gelassen. Ach so. Bin ich ganz ehrlich, die kann waschen. Also sie hat sonst immer Wäsche für mich gemacht. Das habe ich mir übrigens auch selber beigebracht. Ich war ja auch schon mal ausgezogen. Das habe ich also. Du hast sie nicht an die Waschmaschine gelassen, aber sie war doch. Nein, meine Mutter hat sich die, unsere war kaputt. Meine Mutter hat sich die bestellt und dann kam die Waschmaschine und hat gesagt, du wäschst nicht mehr. Also okay, gut, dann. Aber das war nicht böse gemeint. Natürlich kann sie da waschen, aber sie macht's nicht. Ich mache das jetzt immer. Jetzt hast du einen kuriosen Lebenslauf hinter dir, wie du es uns gerade erzählt hast. Gab es denn abgesehen von der Knastkarriere auch mal eine andere berufliche Karriere? Sprich, hast du mal was gelernt? Ich habe zwischendurch gearbeitet, also jetzt nicht im Bau, ich bin ja ungelernt, aber ich habe schon Küche, Hotel, na wie soll man sagen, als Zimmermädchen praktisch. Also Jobs so hast du gemacht? Ja, ja. Und übers Jobcenter, wie du jetzt sagst, so diese was ich vorhin mitgekriegt habe, diese 450-Euro-Basis da, sein Bruder, das habe ich auch schon gemacht. Jetzt machst du aber gar nichts im Moment. Nee, ich kann dir auch sagen, warum. Ja, bitte. Weil ich habe im ganzen Körper Verschleiß. Meine Schultern, beide, links und rechts, müssen operiert werden. Aber Verschleiß, so viel hast du doch nicht gearbeitet in deinem Leben. Nein. Ich habe auf Arbeit habe ich auch ausgerechnet, komme ich so gut 4 Jahre, also nicht durchgehend. Der Verschleiß ist einfach so da, kommt altersbedingt. Ja, ich nehme an, jetzt wird schwer. Ich weiß nicht, ich möchte ja unbedingt zum Amtsarzt. Also ich muss auch mal sagen, ich tue ja auch was für mich. Ich habe dem Jobcenter gesagt, ich möchte zum Amtsarzt, damit das jetzt mit den Schultern festgestellt wird. Ich will ja nur wissen, ob ich 8 Stunden durchgehend arbeiten darf. Mehr will ich gar nicht. Würdest du denn wieder arbeiten gehen, wenn du... Ja, auf jeden Fall möchte ich ja noch wegen der Rente arbeiten gehen. Ja. Ich habe auch einen Job jetzt von mir selber, weil da sind, sag ich mal, sind wir Stammkunde wegen was bestellen zu essen. Es ist nur neue Besitzer drin. Da war ich an meinem Geburtstag am 12.6. war ich zu Besuch. Und ich wollte eigentlich am 13.6. anrufen, aber... durch die Schulter zieht alles wieder zum Rücken. Ich kann auch nicht mit starken Rückenschmerzen, außerdem noch voll breit vom Vortag, hatte ich ja Geburtstag, okay. Bin ich ehrlich. Da gehe ich mich ja nicht vorstellen. Also. Okay, hast du einen Schulabschluss? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich hätte ihn zweimal haben können, aber okay. Prüfungsangst. Okay, wie findet denn deine alte Mama das, dass der 51-jährige Knabe immer noch bei ihr wohnt? Ich sage dir ganz ehrlich, sehr gut, weil sie mich braucht. Ja, also sie sagt immer wieder, also sehr gut kann ich nicht sagen, aber sie sagt immer wieder, sie braucht mich. Wenn du jetzt einen Job finden würdest und auch etwas Geld verdienst, würde das bedeuten, dass du wieder rausgehst aus der elterlichen, mütterlichen Wohnung? Voraussichtlich, sagen wir mal so, ich kann, würde ich es wohl machen, aber dann muss ich ja hier in der Nähe wohnen, weil wir wohnen ja zur Miete, wir haben ja auch noch einen Flur. Und der muss alle 14 Tage gemacht werden. Das kann meine Mutter nicht mehr. Der muss geputzt werden. Ja. Und das machst du. Das mache ich. Ja, gut. Du müsstest dann ja auch in der Nähe wohnen, um dich auch um sie zu kümmern, wenn irgendwie was ist. Ja, also ausziehen, sage ich mal so, würde ich jederzeit wieder, wenn es gehen würde. Aber leider. Ist es nicht. Du hast aber auch. Ja, klar. Du hast aber auch kein schlechtes Gewissen, höre ich so daraus, ne? Dass ich jetzt zu Hause wohne, nein, ja. Da stehe ich auch zu. Weil es sich so ergeben hat. Werner, bist du? Wir haben das jetzt gar nicht vertieft mit deiner Knastgeschichte. Das ist ja auch nicht unser Thema. Aber dennoch dazu noch eine Frage: Bist du für dich klar, dass du nie wieder auf die schiefe Bahn kommen wirst? Ja, hundertprozentig. Also ich bin bis jetzt noch nicht wieder auf die schiefe Bahn gekommen. Also ich bin astrein, alles weg. Und das schon seit seit über 10 Jahren. Ja, das ist gut. Das höre ich gerne, Werner. So, also jetzt wünsche ich dir, dass du, dass es nicht schlimmer wird mit deinem Verschleiß und dass du irgendwo einen kleinen Job findest und ein bisschen was für dich verdienst. Ja, ich muss dazu noch sagen, ich würde ja gerne, weißt du, ich bin so ein Hobbybastler an Fahrrädern, ne? Ja. Ich fahre auch immer mit dem Fahrrad. Ich würde das ja gerne als Beruf machen. Wie gesagt, ich habe es nicht gelernt und das Jobcenter sagte mir schon, wenn müsste ich auf jeden Fall einen Betrieb finden, der nicht nur auf familienmäßig eingestellt ist. Ja. Vielleicht. Und das ist halt nicht so einfach. Ich warte ja schon, dass ich da mal Bescheid kriege. Also da stelle ich mich auf jeden Fall vor. Weißt du was, Werner? Ich habe mich ja dafür angeboten. Ich drücke dir die Daumen dafür, von Herzen. Ich danke dir und ich finde auch gut, dass ich durchgekommen bin. Ich habe mal eine Frage. Gerne. Ich sehe mal, du machst das. Dürfte ich bitte auch mal ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Ich bin absolut so ein Fan von dir. Dann rufen wir dich einfach nochmal an, damit du dann meinen Leuten deine Anschrift sagst, okay? Ja, das mache ich doch gerne. Und so, Werner. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Alles Gute für die Sendung und ich gucke auch weiterhin. Schöne Grüße in den Norden. Ja, tschüss. Mache ich. Alles klar. Danke. Ja. Tschüss. Da soll mal einer sagen, die Norddeutschen sind so zurückhaltend in der Sprache. Das war jetzt aber richtig intensiv. Hier ist Christian, noch ein Christian, der zweite Christian heute, der ist 30. Schönen guten Abend, Jürgen. Ja, Christian, guten Abend. Ja, ich wohne noch bei meiner Mutter und ich habe Pflegedienst, die sitzt im Rollstuhl nach einem Autounfall. Mhm. Und seit 13 Jahren habe ich sie gepflegt. Ja. Und ich bin 30 und am Dienstag hat sie einen schweren Schlaganfall erlitten. Oh, das tut mir leid. Und heute habe ich vom Krankenhaus den Anruf bekommen, dass sie verstorben ist. Und ich weiß gar nicht weiter. Ich bin arbeitslos. Wie ich die Beerdigung bezahlen soll, das sind 3.000 Euro, mit denen ich rechnen müsste. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Ich kann die jetzige Miete nicht aufbringen. Ich muss erstmal einen Job irgendwo kriegen und ich weiß gar nichts mehr. Ja, lass uns mal über deine Mutter sprechen. Du hast sie 13 Jahre lang gepflegt. Ja, seitdem ich 18 bin, konnte ich sie halt pflegen, aber sie war so, also sie konnte mit dem Rollstuhl rumfahren, halt nur waschen und so haushaltstägliche Sachen wie Wäsche waschen, putzen, saugen, aufräumen, das habe ich alles gemacht und sie hat mich halt unterstützt von ihrer Rente. Und sie konnte so ihre Duschen und Toilette und so, das konnte sie alleine noch. Da habe ich sie bei ihr geholfen, halt also im Bett helfen, ins Bett helfen und sie war ja auch klar dabei, ganz normal und konnte sie denn alleine zur Toilette gehen? Das konnte sie, aber da musste ich an den Rollstuhl festhalten, dass sie dann halt aufs Klo rüberrutschen kann, sonst wenn der Rollstuhl wegrutscht, dann. Ich verstehe. Das heißt, du bist jetzt 30 Jahre alt, das war eine ganz entscheidende Zeit, die Zeit der Jugend, wo du dich dann ganz eng und intensiv um deine Mutter gekümmert hast. Ja, Freizeit hatte ich auch. Ich konnte so rausgehen und so. Wo ist der Vater? Pflegestufe 2. Mein Vater, der ist 1989 gestorben. Sie hatte Pflegestufe 2? Nee, der ist so im Krankenhaus an einem Ärztefehler gestorben. Nee, ich meine, deine Mutter hatte Pflegestufe 2. Ja, die hatte zwei, ja. Bist du das einzige Kind gewesen? Das einzigste Kind und ich habe jetzt niemanden mehr, keine Familienangehörige, alle tot. Ich stehe wirklich jetzt auf dem Schlauch. Jetzt hatte deine Mutter am Dienstag den Schlaganfall, sagst du? Am Dienstag hat sie den bekommen. Und ja. Ich wollte ihr den Fuß verbinden, ja? Weil ich hatte einen offenen Fuß gehabt. Habe ich gesagt, ja, wann machen wir das? Und sagt sie, ja, können wir jetzt machen. Da war sie noch normal, dann habe ich den verbunden. Dann habe ich gesagt, ja, wann soll ich dich denn waschen? Weil die hatte seit 2 Wochen lag die im Bett mit Schwindel und Kopfschmerzen. Und Übelkeit, ja, dann sagte sie, ja, 10 Minuten warten wir noch und auf einmal fing sie an, so verwaschen zu sprechen und dann habe ich direkt die Rettung angerufen. Aber wenn sie so lange im Bett lag und hat schon geklagt über Schwindel und Kopfschmerzen, warum habt ihr nicht den Arzt gerufen, vorher schon? Der Arzt war da gewesen, der meinte, das wäre irgendwas anderes, aber ich hatte die ganze Zeit im Gefühl, dass irgendwas... Und dass irgendwas... Und dann ist es passiert... Dann hast du den Notarzt gerufen? Genau, dann hatte sie einen Blutdruck von 240 zu 150 irgendwas. Dann ein Vorflimmern, aber das wäre normal bei älteren Leuten, sagte man mir. Dann war sie wieder da gewesen, wieder Notarzt da. Dann haben sie die Tests gemacht für den Schlaganfall. Die hat sie alle gut bestanden. Ja, dann haben sie sie aber mitgenommen. Und wie ich sie dann nach der Aufnahme gesehen habe, da war sie so halb wie im Wachkoma. Und ach so. Also es war wirklich... Konnte ich nicht mal mit ihr sprechen und gar nichts. Hast du denn dann nochmal mit ihr sprechen können, jetzt bevor sie verstorben ist? Nein, gar nicht mehr. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ja, heute war ich da gewesen, hatte so einen Krampfanfall bekommen, da war ich dann halt dabei, habe das mitbekommen. Und dann sagte man mir, ich sollte mich aufs Schlimmste vorbereiten. Jeden, also im Moment würden sie halt, könnte sein, dass sie anrufen. Und um 19 Uhr irgendwann haben sie mich angerufen. Nun hattest du aber vermutlich ein sehr enges Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, sehr eng. Ausgesprochen sehr enges Verhältnis. Jetzt bricht der ganze Boden unter dir weg. Ich weiß jetzt echt nicht, wie es weitergehen soll. Ich muss die Wohnung auflösen, ich muss Müll wegschmeißen, weil ich kann ja nicht alles mitnehmen. Ich darf ja nur 50 Quadratmeter haben und Container, alles. Ich weiß nicht, wie ich alles bezahlen soll. Und Christian, wie viel Zeit blieb denn für dich übrig in den letzten 10 Jahren, für dein Leben? Ja, eigentlich gut. Ich konnte rausgehen. Ich habe als Hobby Komparserie für Film und Fernsehen gemacht. Das konnte ich halt machen und... Aber du konntest keinem Beruf nachgehen? Nein. Nein, das ging wegen der Pflege nicht? Genau, das ging deswegen nicht. Hast du denn einen Beruf erlernt zumindest? Ich habe eine Lehre als Bäcker angefangen, musste sie dann abbrechen, weil ich eine Allergie auf Mehl bekommen habe. Das heißt, und das Problem ist, ich habe noch einen Unfall gehabt und habe rechts und links eine Fußheberlähmung. Und ich kann keine körperlich schwere Arbeit halt machen. Das heißt, Callcenter und computermäßig alles. Das ging. Und im Supermarkt Regale einräumen, das kann ich. Und aber du hast jetzt keine Ausbildung gemacht und keine Berufserfahrung. Einen Schulabschluss hast du? Schulabschluss habe ich. Ja, ich habe mal bei McDonald's gearbeitet, mal bei einer Filmproduktion, so als Z-Runner habe ich gearbeitet. Jetzt krempelt sich dein Leben kolossal um. Dein Leben war bestimmt von der Mutter bisher. Du hast sie gepflegt, was natürlich schon eine tolle Leistung ist für einen jungen Kerl. Das hört man ja nun auch nicht so oft. Hattest du denn in dieser Zeit überhaupt dich um Liebesangelegenheiten zu kümmern? Ja, da hatte ich Zeit gehabt. Da hattest du Zeit. Das ging, ja. So. Freundin habe ich aktuell keine. Jetzt ist die Angst. Wohnung, Beerdigung, Finanzen. Ja, Beerdigung bezahlen, Arbeit muss ich erstmal finden, dass ich eventuell die Miete jetzt da noch mit übernehmen kann. Dass ich nicht direkt raus muss, weil ich kann ja auch keine Wohnung haben, wo Treppen sind, weil ich kann kaum Treppen laufen, es muss ein Aufzug sein oder ebenerdig. Das heißt, ihr habt quasi von der Rente deiner Mutter gelebt und von dem was du bekommen hast vom Staat. Ja, richtig. Nun ist es natürlich noch sehr früh, über Pläne nachzudenken. Du stehst ja im Prinzip unter Schock. Du hast heute erfahren, dass deine Mutter gestorben ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und da prasselt jetzt prasseln 1000 Fragen auf dich ein. Wer überhaupt in deinem Umfeld könnte dir denn jetzt etwas zur Seite stehen? Ja, Nachbarn, die würden mir zur Seite stehen, die würden mir auch helfen beim Umzug, wenn ich eine Wohnung habe, aber ich weiß halt nicht, wie ich die Beerdigung finanzieren soll und wie erstmal Arbeit muss ich, ich würde bis Köln und Neuss arbeiten, ich komme aus Heinsberg. Christian, was die Beerdigungskosten anbelangt, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten für Leute, die nicht viel Geld haben, dass das organisiert wird. Da gibt es auch entsprechende, das wird ja schon der Bestatter, wird dir das schon erklären. Ja, da habe ich schon gefragt, also 1200 Euro bekäme ich, aber da ist bei weitem nicht mit. Ich glaube aber auch, dass es Zuschüsse gibt für Menschen, die das eben nicht bezahlen können. Ein Mensch muss ja beerdigt werden, also muss jemand geholfen kriegen. Ich glaube, du brauchst einfach jetzt irgendjemanden an deine Seite, der dir in diesen vielen Fragen, die du jetzt hast, vor allen Dingen in den nächsten Wochen zur Seite steht und dich behält. Genau. Dann machen wir uns jetzt mal schlau, wer das sein könnte oder wer das leisten könnte für dich. Ich möchte dir nochmal sagen, dass es mir wirklich sehr leid tut. Ich ahne, in welches Loch du gerade am Abstürzen bist. Stimmt. Und die Mutter mit 30 zu verlieren, wenn man so ein enges Verhältnis hat, ist natürlich schon sehr schlimm und sehr traurig. Die war ja erst 63 gewesen, also ist ja noch nicht so alt. Lieber Christian. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie eine Arbeit finde, dass ich so schnell wie möglich wieder Geld kriege. Genau, wenn du erst eine kleine Wohnung irgendwo hast und eine Arbeit, dann sieht die Welt schon anders aus. Eine Arbeit ist erstmal das Wichtigste, aber erstmal was finden, das ist. Vielleicht wäre es sogar, aber das muss man dann mal in Ruhe, musst du in Ruhe mal überlegen, ob du vielleicht sogar, du bist ja erst 30, vielleicht doch noch eine Ausbildung oder da müsstest du dich vom Arbeitsamt mal, von der Agentur für Arbeit mal beraten lassen. Klar, eine Ausbildung wäre auch nicht schlecht. Aber jetzt stehen erstmal andere Fragen an. Du musst die nächsten Wochen... Ja, war die Beerdigung. Genau, ganz genau. Lieber Christian, wir rufen dich jetzt zurück. Das heißt, der Henning, mein Psychologe, ruft dich an und der wird mir überlegen, was er dir konkret anbieten kann, wen man dir an die Seite stellen kann. Okay? Alles klar, vielen Dank. Viel Kraft und alles Gute, Christian. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Auf Wiederhören, ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Uli. Uli ist 55. Guten Morgen, Uli. Guten Morgen, Uli, Domian. Ja, Uli, du bist 55 und wohnst bei der... Ich bin 55, ja. Ja, und wo wohnst du? Bei der Mama? Im Landkreis Oldenburg. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, wohnst du bei der Mama? Was? Nein. Nein. Warum hast du dich zu unserem Thema gemeldet? Warum? Weil ich zu spät ausgezogen bin. Und zwar ist das ganz einfach erklärt. Ah, okay, dann erzähl mal. Ja, und zwar habe ich 76 einen epileptischen Anfall gekriegt. Dadurch hat meine Mutter sich zur Lucke entwickelt und meinte, ich würde alleine nicht klarkommen und so weiter. Dann ist er aber 2004 am 11. Mai gestorben. So, und dann, mein Vater wollte ja schon von Anfang an, dass ich ausziehe. Habe ich dann auch ja gemacht. Wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist? 10 Jahre jünger wie jetzt. 45. 45. Ja. Und das heißt, du hast bis zu deinem 45. Lebensjahr bei den Eltern gewohnt? Ganz genau. Und dann habe ich angefangen, Probleme zu kriegen, mich zu ernähren. Denn jedes Kochen fällt mir schwer. Gut, ich kann jetzt ein bisschen, aber noch längst nicht alles. Zum Beispiel mir alleine einen Braten machen oder so weiter. Und ohne, wenn ich mit meinem Vater nicht telefonieren könnte, müsste ich Geschwister oder sonst was fragen. Und ich habe nur einen Bruder und eine Schwester. Und das könnte ganz schön schwierig werden, wenn ich die jedes Mal anrufen müsste. Stimmt, wenn du dir einen Braten machen willst, das kann ich verstehen. Lass mich nochmal zurückgehen. Als deine Mutter damals verstorben ist, dann bist du von zu Hause ausgezogen. Warum? Du hättest ja auch bei dem Vater wohnen bleiben können. Dann, mein Vater hat ja von Anfang an das Richtige gesagt. Der hat ja schon, wie ich 24, 25 war, wenn du jetzt ausziehst, dann hast du es in 10, 15 Jahren leichter und kommst alleine zurecht. Achso, der Vater hat dich quasi dann gedrängt, jetzt ziehst du aber aus. Nein, der hat mich nicht gedrängt, ich hätte auch bleiben können. Er hat gesagt, aber du machst dir das Leben selber schwer und das bringt nichts, wenn ich zu Hause bleib. Und das merke ich jetzt ja auch. Und er hatte recht, genau, er hatte recht. Ja, er hatte recht, ganz genau. Hattest du damals, als du 45 warst und dann ausgezogen bist, hattest du Angst vor diesem Schritt? Nein, ich hatte keine Angst. Meine Mutter hatte Angst und die hat mich nicht gelassen. Und meine Mutter war auch diejenige, die hat wegen meiner Gesundheit Angst gehabt. Jedes Mal, das ging ja schon damit los, wenn ich irgendwie wegen Alkohol abgelehnt habe. Denn meine Mutter hat zu mir gesagt, ich soll das keinem erklären, weil es keinem was angeht. Ich habe zu ihr gesagt, ich muss das jemandem erklären. Sonst begreift keiner, warum ich kein Alkohol darf. Und kommen die auf die Idee, dann denken sie, die Erklärung, ich muss Auto fahren, hilft nicht. Dann schenkt einem jemand einen heimlich ein, dann kriege ich ein Gesundheitsproblem. Dann stehe ich sozusagen auf dem Schlauch und nicht der andere. Aber meine Mutter hat das bis zum Schluss ihres Lebens nicht begriffen, bis zum letzten Tag nicht. Kann man sagen, dass deine Mutter schon Schuld hat an der ganzen Misere? Ja. Wenn man das böse ausgedrückt, ja. Böse ausgedrückt, ja. Und so ein bisschen zornig bist du auch auf sie, dass sie dich so lange... Zornig nicht direkt, ich nehme mir das krumm. Aber meine Mutter war eine sehr, sehr... Also die war eine Glucke, die war viel zu lieb für eine Frau eigentlich, muss ich sagen. Und ich habe auch sonst mit meinen Geschwistern und mit meinem Vater, die haben hundertprozentig ein normales und auch ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Aber meine Mutter war einfach zu doll Mutter. Und das kann man bereuen, wenn man zu lange zu Hause ist. Das glaube ich. Da muss man sich einfach... Da muss ich durchsetzen und auch von zu Hause trennen können, sonst wird das nichts. So, jetzt bist du 10 Jahre, stehst du auf eigenen Beinen. Ja. Bist jetzt 55, mit 45 ausgezogen. Hast du es denn, abgesehen von dem Braten, hast du es denn so alles im Griff jetzt? Ich habe alles im Griff, bis aufs Kochen, ja gut. Das kann sich ja noch ergeben. Oder du hast einfach nicht so ein Talent fürs Kochen, könnte ja auch sein. Ja, es wird langsam. ich kann mit Spiegelei und so weiter, ja, die kleinen und die leichten Sachen, das geht halt. Mhm. Aber wenn es schwierig wird, dann muss ich schon Kochhutspfand nehmen oder einen Vater oder sonst was, sonst geht's nicht. Weißt du, Uli, ich könnte auch keinen Braten machen. Also da sind wir in einer Gesellschaft, wir beiden. Das würde ich auch nicht hinkriegen. Du lebst aber jetzt alleine? Ich lebe jetzt alleine, ja. Ganz genau. Gab es denn in den 10 Jahren, wo du jetzt eine eigene Wohnung hast, auch schon eine Partnerschaft, mit der du vielleicht eine Weile zusammengelebt hast? Nein. Gab es überhaupt eine Partnerschaft? Ganz zu Anfang, aber das ist schon gut 30 Jahre her. Oh, das ist lange aber her. Aber die war 7, 8 Jahre und dann war auch wieder Schluss. Die hat aber auch eiskalt zu mir gesagt, aufgrund der Gesundheit, hat das nichts. Ja, die wollen damit nichts zu tun haben und ich habe bis jetzt auch nicht annähernd eine Frau gefunden, die, weiß ich nicht, ich bin kein schlechter Mensch, aber trotzdem, die Frau lehnt das ab, weiß ich nicht. Aber immerhin warst du mit dieser Frau damals 7, 8 Jahre zusammen. Ja, das ja, aber keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob das an der Krankheit liegt oder nicht, aber heutzutage, die meisten Frauen sind Karrierefrauen oder ich weiß nicht, was die für einen Grund haben. Ja. Wie waren, wenn du sagst, deine Mutter war so einnehmend und so ein bisschen eine Glucke dir gegenüber oder euch gegenüber, wie ist sie damit umgegangen, dass du damals eine Freundin hattest? Das fand sie umwerfend, das fand sie prächtig. Das fand sie richtig? Das fand sie prächtig, ja. Ja. Also da hat sie nicht gebremst oder dir das irgendwie mies gemacht. Das war okay. Dann nein, das hat sie nicht mies gemacht, nein. Was war für dich, abgesehen von dem Braten, als du ausgezogen bist von deinem Vater, das Schwierigste in der ersten Zeit in der eigenen Wohnung? So ziemlich alles, was Kochen angeht. Bitte? So ziemlich alles, was Kochen angeht. Bis auf Spaghetti oder Achso, es ging immer um nicht. Oder Kartoffeln schälen, war so ziemlich alles ein Problem, ja. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Essen, wenn man alleine wohnt. Es gibt ja noch viele andere Dinge im Haushalt. Hast du die denn gleich hinbekommen? Das habe ich als nicht mal schwer empfunden. Das ging dann. Putzen, sowas ist nicht schwer. Putzen musste ich von Anfang an. Das hat meine Mutter sogar angeleitet. Ja. Aber das Kochen, dass sie das nicht angeleitet hat, wenn man sich nicht ernähren kann, man kann nicht jeden Tag essen gehen, ist das Geld schneller weg, als man gucken kann. Da hast du wohl recht. Hast du einen Job im Moment, Uli? Nein, ich habe am 11.06.2012 ein Frontalzusammenstoß durch epileptischen Anfall verursacht. Oh, also im Auto? Seitdem, ja, mit dem Auto, frontal, mit einem anderen Auto mit 70 jeweils zwei Autos frontal zusammen. Ich habe da den Schlüsselbein gebrochen, der Brustkorb und die Lunge waren kaputt. Den beiden anderen gegenüber, mit denen ich zusammengestoßen bin, ist gar nichts passiert. Die haben Gott sei Dank nur einen Schock gehabt. Da bin ich heilfroh, habe ich 3 Kreuze im Kalender gemacht, gedanklich. Ja. Ich habe aber Führerschein abgegeben, freiwillig, weil ich will kein Auto mehr fahren. Sag mal, Uli, dieses Thema. Das ist ein Leben gewesen, da will ich nicht mehr. Ja, das geht nicht. Dieses Thema hatten wir in der Sendung vor einer Weile und gestern auch noch bei einer anderen Erkrankung. Warum bist du überhaupt Auto gefahren, wenn du wusstest, es kann passieren, dass du einen Anfall kriegst? Es ist ganz einfach, das kann ich erklären. Die Regelung bei Epilepsie ist 2 Jahre Anfallsfreiheit. Ja, ja, ich weiß. Genehmigt Autofahren. Mhm. Und das war ich von, Moment, von 76, 2 Jahre weiter, nee, Quatsch, 81 war ich im Krankenhaus zur Einstellung deswegen. Und dann 2 Jahre später habe ich die Genehmigung vom Neurologen gekriegt, weil ich auch gründlich untersucht worden bin. Der kann Auto fahren, der ist anfallsfrei und dann ging das auch. So, und dann 2012 habe ich den Unfall gebaut, also das ist nicht vorauszusehen. Nee, aber jetzt fasse ich kein Auto wieder an. Ich verstehe. Ich möchte keinen Menschen auf dem Gewissen haben, das geht gar nicht. Genau, vielleicht ist diese Regelung auch nicht richtig, die Vermutung habe ich mittlerweile. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich danke dir, dass du zum Thema Mama angerufen hast und uns so deine Erfahrungen geschildert hast, Uli. Und ich wünsche dir doch demnächst ein gutes Händchen beim Braten machen und vielleicht gelingt es irgendwann. Ja, ich wollte noch was anderes sagen. Da hat man einen LKW-Fahrer angerufen wegen Epilepsie. Ja? Ich verstehe nicht, der Mann jault hinterher, dass er keine Klasse 2 haben kann. Mir hat der Neurologe eindeutig gesagt, mit Klasse 2 geht gar nicht. Mhm. Personenbeförderung, Klasse 2 und alles drüber hinaus ist... Ja. Bei Anfall und Epilepsie ist das Käse. Ich glaube, wir werden dieses Thema nochmal aufgreifen, aber das können wir heute nicht weiter vertiefen. Aber danke für deinen Hinweis noch, Uli. Ja, alles Gute wünsche ich dir. man kommt ja auch so schlecht da durch, denn der Lkw-Fahrer sollte sich überlegen, er kann überall Geld verdienen, ja, aber er muss nicht unbedingt mit dem Lkw andere Menschenleben auslöschen, und das passiert schneller als die Miete. Ja, absolut. Denn wenn da Kinder gestanden hätten, wenn das eine Ortschaft gewesen wäre, wäre ich auch ein Kinder auf dem Gewissen oder einen Menschen oder was weiß ich. Gut, Olli, danke für deinen Anruf. Wieso? Ja, ihr habt mich ja zurückgerufen jetzt. Ja, das haben wir natürlich auch gemeint, du hast ja zuerst angerufen. Alles Gute, tschüss Olli, ciao. 1.52 Uhr haben wir und es geht weiter mit Björn und Björn ist 30. Guten Morgen, Björn. Hi, moin. Björn, hallo, grüß dich. Zum Thema Hotel Mama. Was hast du dazu zu sagen? Genau, also ich habe eigentlich die andere Situation, dass wir eher Hotel Kinder sind, weil wir noch zu Hause wohnen, beziehungsweise ich und meine Schwester, mit dem Hintergrund, dass wir unsere Mutter finanziell unterstützen. Ach so. Ach so. Ja. Wie alt ist die Schwester? Die ist 29, also ein Jahr jünger. Und ihr wohnt bei der Mutter, nicht bei den Eltern, ihr wohnt nur bei der Mutter? Nur bei der Mutter, die Eltern sind getrennt, das war der Hintergrund. Ja. Die Eltern hatten sich damals getrennt, wir haben ein relativ großes Anwesen bei uns. Und um das finanziell zu halten, meine Mutter ist Hausfrau gewesen, beziehungsweise Mutter. Und ja, mein Vater war halt nicht mehr da und aus dem Hintergrund waren halt die Schulden da. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, den Luxus weiter zu finanzieren und wohnen aus dem, ja, oder mit dem Hintergrund noch zu Hause. Das heißt, ihr wohnt in einem herrschaftlichen Haus, eine Villa? Ja, nicht Villa, aber schon recht Zielsatz. Wie groß ist das Haus? Wie viele Quadratmeter hat es? Also Wohnfläche sind um die 450. Oh ja, gut, das ist schon, für drei Leute ist das schon fett. Genau. Das kann man so sagen. Genau. Das heißt, die Mutter hat überhaupt gar keine Einkünfte im Moment, die hat Schulden? Nee, also Schulden gar nicht. Also meine Mutter geht auch arbeiten, teilzeitmäßig, aber das wäre alleine nicht machbar. Deshalb sind wir auch noch zu Hause. Nun könnte man ja sagen, ihr beiden seid aber berufstätig, du und deine Schwester. Genau, ja. Recht, ja, vom Beruflichen her ganz gut situiert, sag ich mal. Und aber trotz alledem würde es ohne uns nicht funktionieren. Welchen Vorteil habt ihr davon, dass ihr jetzt bei der Mutter wohnt oder... Ja, der Vorteil ist halt die Familie. Also wir sind zwar keine Italiener, aber sehr familiengebunden und das stärkt halt. Und das ist halt das ist keine, ist eher eine Gemeinschaft. Warst du denn zwischenzeitlich früher mal eine Weile weg von zu Hause? Nee, wir sind alle immer zu Hause geblieben. Hast du die Sehnsucht mal, auf eigenen Beinen auch zu stehen? Es geht. Also natürlich liebt man das, was man kennt. Trotzdem denkt man sich oft, okay, also jeder hat seine Rückzugsräume. Also wir haben mehrere Etagen im Haus, wo jeder auch leben kann und sich entfalten kann. Aber trotz alledem ist es natürlich nicht das, wenn man alleine leben würde. Mhm. Aber es ist halt, ja, okay, man denkt oft drüber nach, dass man denkt, okay, ja, ist halt Familie und immer zu Hause. Aber es stört in der Hinsicht nicht. Also es ist halt da und man toleriert es so und man mag es sicherlich auch so. Mhm. Hätte man es doch auch so machen können, wenn ihr beide gute Jobs habt, du und deine Schwester, dass ihr schon euer eigenes Leben lebt, irgendwo anders und die Mutter einfach finanziell unterstützt. Ja, richtig, aber das Haus ist Familienerbe, was man nicht aufgeben möchte, das ist der Hintergrund. Und wir wohnen ja ziemlich weit weg vom ADW, also... Das ist halt sehr abgeschlagen und das Anwesen halt selbst aufzugeben, möchten wir ja selbst nicht. Ja, aber wäre es ja nicht möglich gewesen, dass sie alleine in dem Anwesen wohnt, ihr etwas Geld reinbuttert und ja, ihr... Ja, doch schon, aber das wäre viel zu viel Arbeit und also es hat ja nicht damit zu tun, dass wir nur finanziell unterstützen, sondern auch mit der Arbeit halt. Mhm. Das Grundstück ist relativ groß mit Gartenarbeit und da ist man schon auf Hilfe angewiesen. Und das alles finanziell zu unterstützen, wäre halt sehr schwierig. Wer ist denn auf die Idee gekommen, das so jetzt zu arrangieren, wie ihr das da macht? Ich glaube eher keiner. Das kam halt aus der Situation von der Scheidung der Eltern, dass man gesagt hat, okay, wir Kinder sind oder wir bleiben bei der Mutter und das ist 12 Jahre her. Und das ist immer so geblieben und bislang funktioniert es halt. Aber die Frage ist, wie lange sowas funktioniert. Genau, da wollte ich gleich auch noch drauf hinauskommen. Aber vorab noch die Frage, glaubst du, dass alle drei so richtig damit zufrieden sind mit der Situation jetzt? Mit Sicherheit momentan noch. Ja. Die Frage ist halt, meine Schwester beispielsweise, wenn die Familie haben möchte, wie lange sowas noch geht. Also ich stehe da noch außen vor. Ich meine, wir haben alle einen guten Job, aber familienmäßig ist sie schon die Nächste, wo man sagt, okay, sie möchte mal vielleicht ein eigenes Standbein haben. Mhm. Ich meine, das funktioniert dann immerhin noch, wenn eine Person da ist, aber der Grund ist halt, man möchte das, was man hat, halt nicht aufgeben. Ja, andererseits ist es so ein großes Haus, da könnten ja sogar noch zwei Familien wohnen. Du, deine Familie und auch die Familie deiner Schwester. Ja, die Lage ist halt ein bisschen sehr kritisch, weil vielleicht möchte man oder die anderen möchten halt eher in die Stadt ziehen. Also wir wohnen sehr, ich sag jetzt mal am Rande des Ruhrgebiets. Mhm. Und die Jobs sind meistens dann eher in den Metropolen und die Pendelei und sowas alles. Also da überlegt man sich schon, ob man da bleibt oder nicht. Ich meine, von der Region her ist es sehr schön, aber es ist schon so, dass man sagt, okay, ist das was für ewig? Das ist halt der Punkt. Nun will ja so ein großes Haus auch und auch der Garten, du hast es gerade angedeutet, das will ja alles auch gepflegt und sauber gehalten werden. Genau. Wer macht das bei euch? Das machen wir. Also in Gemeinschaft. Ja. Das muss nicht die arme Mama alles machen im Haus. Nee, natürlich nicht. Nee. Also wir sind schon, wir bezeichnen uns auch nicht als, ich sag jetzt mal, Kinder, die zu Hause wohnen, deshalb sage ich das ja. Mhm. Sondern wir sind eher der Punkt, dass wir sagen, okay, wir sind eine Gemeinschaft in dem Sinne. Halt, vielleicht wirkt es für Außenstehende ein bisschen schwierig, dass die denken, okay, die Kinder wohnen immer zu Hause, aber wenn man halt den Hintergrund kennt, dass man sagen kann, okay, da steckt was hinter, ne? Wie ist das für dich, wenn du Freunde mit nach Hause bringst oder Frauen mit nach Hause bringst und die kriegen die doch etwas ungewöhnliche Lebenssituationen von dir mit? Wie reagieren die Leute? Eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich das vorher halt erkläre oder offen erkläre und die Toleranz ist halt relativ, die ist da. Ja. Ja, Björn, dann wünsche ich euch, dass dieses Modell klingt ja sehr einleuchtend. Offensichtlich sind alle gut damit einverstanden und ihr habt ja auch Ausweichmöglichkeiten in dem großen Haus. Ihr tretet euch nicht auf die Füße. Genau. Dann wünsche ich euch einfach, dass das gut und lange so weiterläuft. Die sich darstellen, dass es auch anders gehen kann, auch funktionieren kann. Genau, das ist doch eigentlich auch ein gutes Konzept. Da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Dann schönen Gruß an die Mama und an die Schwester. Jo, mach ich. Björn, alles Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Volker Thake. Morgen ist hier Feiertag in Nordrhein-Westfalen und das heißt, wir sind nicht da. Aber wir sind natürlich wieder da in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und dann die nächste Woche ist dann unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Aber in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt gerne natürlich Freitag auch vor der Sendung anrufen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Feiertag, wo er Feiertag ist. Und ansonsten dann bis übermorgen. Tschüss. Ciao.